Folg nicht der Versuchung, die Sünde betrügt. Hör nicht auf das Locken, sonst wirst du besiegt. O Bruder, sei tapfer, die Leidenschaft brich. Schau immer auf Jesus, er rettet auch dich. Flieh schlechte Gesellschaft, Hass, böses Gespräch. Leicht wirst du gezogen vom richtigen Weg. Was rein ist, das Liebe, was wahr ist, das sprich. Schau immer auf Jesus, er rettet auch dich. Wer hier überwindet, trägt drüben die Kron. Was macht uns die Feindschaft, was kümmert uns Hohn? Darum widerstehe, Gott gibt dir den Sieg. Schau immer auf Jesus, er rettet auch dich.